to do. Schwer und Sturm bewegt. Ich war an manch vergessenem Grab gewesen. Verwittert Stein und Kreuz die Kränze wachsen kaum zu lesen. Der Tag in Sturm bewegt und Regen schwer auf alle Gräber fror das Wort gewesen. an einer grünen Linde. Der Mond schien hell, der Wind ging sacht, der Gießbach floss geschwinde, geschwinde. Die Linde stand, o Liekens Haus, die Türe hört ich knarren. Mein Schatz, ließ sacht ein Mannsbild raus, lass morgen mich nicht harren, lass mich nicht harren, süßer Mann, wie hab ich dich so gerne. Ans Fenster klopfe leise an, mein Schatz ist in der Ferne, ja, Ferne. Lass ab vom Druck und küss mein Knie, du schöner im Sahnekleide, und spotte dich, du feiner Dieb, ein Bornhard auf der Heide. Ist nun zu unserem Begegnen. Du trägst ein Schwert und liegst so schön. Dein Liebschaft will ich sehen. Dein Liebschaft will ich sehen. Ja, sehen. Ooh.